Es ist nie zu spät für eine wilde Primatenparty. Balz und Paarung leicht gemacht. Was Männer von ihren Artverwandten lernen können. Irgendwie hat das ja noch nie so richtig geklappt mit der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, der menschlichen Balz und einer stilvollen, aber ebenso eindeutigen Paarungsaufforderung. Schon in der Grundschule trat das ganze klägliche Ausmaß erster knabenhafter Annäherungsversuche zum Vorschein. Maximilian Haselsteiner kratzte sich während des Matheunterrichts vertrocknete Popel aus der Nase, drehte sie zwischen Daumen und Zeigefinger zu harten Kügelchen und schnipste sie unter nervösem Gelächter in unser Mädchenhaar. Ein paar Jahre später versuchte Dominik Angerer sein Glück und stach uns immer während der Deutschstunde eine Zirkelspitze in die Leisten, um erste weibliche Berührung in Form wütender Seitenhiebe zu provozieren. Wir Mädchen hatten diese männliche Hilflosigkeit bald satt. Ein neuer Feminismus war geboren. Also fast. Denn auch wir hatten irgendwann Triebe und wollten zarte Liebesschwüre säuseln, gemeinsam Sonnenuntergänge erleben und natürlich schmutzigen Brutalosex. Zumindest manche von uns. Gott sei Dank gehören hemmungslose Saufgelage zur deutschen Tradition. Ohne das liebe Bier wären wir alle immer noch Jungfrauen. Traurig, aber wahr. Die Deutschen können nicht flirten. Aber ist das wirklich ein deutsches Problem? Wahrscheinlich nicht, könnte man meinen, wenn man einen Blick auf amerikanische Verhältnisse wirft. Ein Land, in dem speckige Filmproduzenten im offenen Bademantel jungen Frauen hinterherjagen und nun sogar manch einem Schauspieler vorgeworfen wird, seinen Penis als Fleischpeitsche zur Demütigung weiblicher Gesichter einzusetzen. Zu Recht gab es vor ein paar Jahren die Aufschrei und dann die MeToo-Bewegung. Aber was macht diese Debatte mit uns? Und vor allen Dingen mit unseren empfindsamen Männchen, die nie den Mut aufzubringen wagten, ein Weibchen anzusprechen. Sie haben noch mehr Angst. Entsetzliche Angst. Und es scheint fast so, als wäre es seit Jahren zur Aufgabe der Frauen geworden, diese äußerst seltenen und besonders zarten Exemplare mit dem Kescher einzufangen, wie bunte, schüchterne Schmetterlingsmännchen. Wenn ihr doch nur einmal den Mut aufbrächtet, nicht sofort davonzufliegen. Es könnte alles so einfach sein. Wie ihr aber uns Frauen erfolgreich anflirten könnt, bis zum Einlass in intimste weibliche Regionen der wundersamen Erforschung saftiger Austern und Südseeperlen? Das wissen wir auch nicht. Wir haben wirklich nicht die leiseste Ahnung. Hier scheint sich ein ganz neues Forschungsfeld aufzutun. Denn bisher ging so ziemlich alles zwischen den Geschlechtern schief und zuletzt haben wir uns einfach wieder gemeinsam besoffen. Vielleicht sollte der Homo sapiens endlich damit aufhören, Mensch zu spielen – und sich künftig nur noch am Balzverhalten anderer Säugetiere orientieren. Hier haben wir 4 einfache Tipps für euch, um uns Weibchen endlich einmal näher zu kommen. Erstens, flirten mit der Mützenrobbe. Die Mützenrobbe trägt ihren Namen wegen ihres mützenartigen Wulstes auf Stirn und Nase der Männchen. Neben ihrer lustigen Mütze haben die männlichen Robben eine aufblasbare nasale Membran, die sich aus einem Nasenloch heraus zu einem großen roten Ballon ausbreitet. Die Mützenrobbe nutzt diesen lustigen Luftballon während der Balz, um die Weibchen von sich zu überzeugen. Durch Hin- und Herschwingen des Ballons demonstrieren die Männchen Paarungsbereitschaft und Männlichkeit. Auch wir Menschenweibchen freuen uns sehr über Luftballons. Mit einem fliegenden Einhorn, Dinosaurier oder SpongeBob demonstriert ihr uns kindliche Spielfreude und Leichtigkeit. Luftballons sind ganz bestimmt ein Sexgarant. Probiert es aus. Bestenfalls mit unterschiedlichen Luftballons. Oder werde einfach Luftballonverkäufer auf dem Rummel. Um nach 40 Jahren Luftballonverkauf festzustellen, dass es doch nicht wirklich funktioniert mit den ollen Weibern, weil dein Kopf zu klein ist oder dein Mund zu groß. Irgendwas ist schließlich immer. Zweitens, erwecke den Mandrill in dir. Auch die menschliche Balz profitiert von der gezielten Erregung aller Sinne. Natürlich kannst du die billige Harvey-Weinstein-Methode wählen und dich splitternackt, allein mit einem knappen Bademäntelchen in das Bett eines Hotelzimmers legen, um uns Weibchen unter der Bettdecke aufzulauern. Wundere dich aber nicht, wenn wir über deinen fantasielosen Paarungsversuch in Empörung geraten oder noch schlimmer, in Gelächter ausbrechen. Ein bisschen Optik, das muss schon sein. Lerne von den Mandrills. Bei diesen Primaten sollen optische Signale und bestimmte Verhaltensweisen einen in der Nähe befindlichen Partner beeindrucken. Einfach nur verschrumpelt und nackt rumliegen ist nicht. Männliche Mandrills sind mehr als doppelt so groß wie die Weibchen und zeigen bunte Gesichter und Hinterteile. Die farbigsten Tiere finden zuerst eine Partnerin. Ein dominantes Männchen führt eine gemischte Gruppe von etwa 20 Tieren an und ist der Vater aller Jungen. Du willst ein Alpha-Männchen sein? Größe spielt dabei keine Rolle. Mit Bodypainting oder Fingerfarben wirken auch dein Gesicht und Hinterteil noch attraktiver. Wenn du keine Malfarben zur Hand hast, trage dir wenigstens eine Gurkenmaske auf, damit wir uns ein bisschen wohler fühlen mit dir. Danke, wir lieben dich. Drittens. Sing mir das Lied vom Pottwal-Baby. Im Mittelalter gab es die Minne, jene Gesangskunst, in der Minnesänger unerreichbare Adelsdamen besangen, um ihnen ihre Verehrung auszudrücken. Heute gibt es DSDS und Menderes. Romantische Gesangseinlagen wirken entweder extrem verkitscht und lächerlich oder einfach nur schlecht. Dabei ist die Musik die Sprache der Herzen, die Sprache, die wir alle verstehen. Auch du solltest für uns singen. Genau du solltest es einmal versuchen. Es muss ja nicht gleich Whitney Houston unter dem Balkon sein. Wir wollen dich ja am Leben lassen. Lerne die Gesangskunst der Meeressäuger. Meeressäugetiere, wie die Wale, erzeugen komplizierte Gesänge, um Partner in der Weite der Ozeane zu finden. Besonders Buckelwale sind bekannt für außergewöhnliche Tonfolgen, bei denen verschiedene Geräusche wie Quietschen, Seufzen und Brüllen miteinander verwoben sind. Zur Paarungszeit machen sich Buckelwale auf den Weg, um von den Polarmeeren in tropische Gewässer zu gelangen. Solltest du vorbeikommen wollen, singe auf dem Weg ein bisschen Arnold Schönberg für uns. Wenn du es bis zu unserer Haustüre überlebst, hast du dich ganz sicher als starkes Männchen bewiesen. Viertens, der Fäkalpropeller. Die Nilpferdmethode für Mutige. Bei manchen Männchen dauert die Partnersuche etwas länger. Woran das liegt? Wir wissen es nicht. Sollte weder ein mickriger Luftballon noch ausgefallene Farbakzente oder Schönberggesang den gewünschten Paarungseffekt erzielt haben, gehe erst einmal nach Hause, um beim Masturbieren neue Kraft und Gelassenheit zu gewinnen. Endlich bist du bereit für die beeindruckendste und unvergesslichste Flirtmethode aller Säugetiere. Wir reden vom Balzverhalten der Nilpferde, dem kräftigen Hippopotamus. Das männliche Flusspferd weiß, wie es das Weibchen von seiner Gesundheit, Männlichkeit und Attraktivität überzeugt. Nilpferde entleeren ihren Darm, während gleichzeitig ihr Schwanz wie ein Propeller rotiert, um die Exkremente möglichst weit in alle Richtungen zu schleudern. Meist findet dies im Wasser statt, da sich die Fäkalien dort noch weiter verbreiten als an Land. Diese Art der Balz dient den weiblichen Flusspferden dazu, die Stärke und den Gesundheitszustand des balzenden Männchens festzustellen. Tinder war gestern! Probiere dich aus! Wir wissen, dass es sich hier um eine äußerst riskante Flirtmethode handelt und möchten dennoch betonen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Freibad ist geöffnet. Wir warten auf dich.